denn auf Marschieren, dann ist es ihr Ziel, ganz klar zu formulieren. Los von Rom, freies Südtirol, für das Recht und des Volkes wohl. Über 90 Jahre sind sie schon abgetrennt, haben Italien schon so viel Geld geschenkt. Doch eines Tages ist der Betrug vorbei, vereintes Tirol, dann sind sie frei. Ja, dann sind wir frei, endlich frei. Ja, dann sind wir frei, freies Tirol. Denn als germanische Volk wollen wir nicht zu Italien gehören. Wir zeigen Gesicht, wir wollen eine Zukunft ohne Rom und lassen es verlauten in scharfem Ton. Seine Kultur, für ihre Erben hört man die Schwur. Heimat heißt nicht davor wegzulaufen, sondern kämpfen und sich zusammenraufen. Seht ihr denn nicht, was sie mit Südtirol machen? Sie wollten es aus unter hämischem Lachen. Doch ein Tiroler wird die Heimat stets nennen und sich zu seinen Brüdern bekennen. Ja, dann sind wir frei. Ja, dann sind wir frei, freies Tirol. Denn als germanische Volk wollen wir nicht zu Italien gehören. Wir zeigen Gesicht, wir wollen eine Zukunft ohne Rom und lassen es verlauten den scharfen Ton. Deutsche Muttersprache, trotz Verbote. Brixen heißt Brixen und nicht Pressanone. Salur lässt nicht Spitzeren, Ostberger Sühnen. Vom Belt an die Gletscher, singt man die Lieder. Unabhängig ist dann ein geeintes Tirol. Man bringt nach Berlin den Rücken zu Rom. Denn als germanische Volk wollen wir nicht zu Italien gehören. Wir zeigen Gesicht, wir wollen eine Zukunft ohne Rom.